Meine Zuhörer, schon immer interpretierte man die beiden Sätze der letzten Klaviersonate von Beethoven, Opus 111, als verschiedenen Regionen oder Sphären zugehörig. So heißt es in den Notes sur Paris von 1867 bei dem Schriftsteller Hippolyte Taine: Wie wenn in einer gotischen Kathedrale der belastete Spitzbogen von der Krypta aus in der schaurigen Finsternis sich in Kurven erhebt, dann aber in den oberen Regionen der Kirche auf einmal wie von allem Irdischen befreit sich aufrichtet, sich in kleine Säulen verlierend bis zum Himmel aufzusteigen scheint, wo Spitzenwerk die Scheiben der Fenster verziert und in lichten Fensterrosen sich die Kleeblattkreuze entfalten und so der Tempel zum geschmückten Gotteszelt sich wandelt. Bereits grafisch bietet ja der zweite Satz ein ganz neues Bild. Wir haben nun einen Dreiertakt und jede der drei Zeiten ist wieder in sich dreifach gegliedert. So ist bereits das Thema vom Lesen her eine ganz schwerelose und schwebende Figur. Gab es in der Einleitung zum ersten Satz noch die doppelte scharfe Punktierung? Im Allegro später, im zweiten Thema, einfach punktierte Rhythmen, so kommen jetzt nur noch Rhythmen ohne alle Schärfe vor, nämlich Achtel mit Sechzehnteln ohne Punktierung. Nichts verbindet eigentlich das Bild des zweiten mit dem Bild des ersten Satzes. Das ganz andere, das das zweite Thema dort signalhaft angekündigt hatte, ist nun wirklich angebrochen. Hören Sie zunächst das Arietta-Thema. Die Beispiele entnehme ich wieder einer Aufnahme mit Alfred Brendel. Die Brücke vom ersten zum zweiten Satz, eben der Zusammenhang des zweiten Themas des ersten Satzes mit diesem Arietta-Beginn, wurde schon gezeigt. Es scheint mir nun, dass auch der zweite Satz sich, trotz der ganz und gar veränderten Atmosphäre, an das Hauptthema des ersten erinnert, aber nur ganz von fern, wie an ein schon lange überwundenes. In der Mitte der Arietta heißt es: Hier könnte man die Tonfolge erkennen. Was immerhin einen Anklang an die ursprüngliche Hauptthema-Tonfolge bedeuten könnte. Die Frage aber, ob es wirklich eine Anspielung ist und noch mehr die, ob Beethoven das wohl gemeint hat, ist nicht zu beantworten. In dem Augenblick aber, in dem ich diese Rückbeziehung höre, besteht sie tatsächlich für mich und es taucht dann wirklich Erinnerung wie ein Schatten unter der Oberfläche dieser Melodie auf. Wenn wir das hören wollen, dann ist in dieser Arietta der unvermittelte Kontrast zwischen den beiden Themen des ersten Satzes auf einer höheren Ebene geschlichtet und versöhnt. Der Ausdruck Arietta bedeutet wohl, dass das Gesangliche, die Kantilene, hier im Vordergrund stehen soll. Aber dieser Titel vermag den Charakter hier doch keineswegs zu fassen, der gewiss nicht nur eine kleine Arie meint, sondern vielleicht Gesang schlechthin und der Elemente von Lied, Choral, Hymnus in sich aufgenommen hat. Schwebend ist nicht nur der Charakter, sondern auch die Balance der Gestalt. Das Stück ist zweiteilig mit Wiederholung beider Teile, aber doch gleichzeitig auch infolge des A-Moll-Mittelteils zart dreiteilig gegliedert. Schwebend ist endlich auch der Klang, der Erfüllung für den Pianisten bedeutet und doch auch zu gleicher Zeit eine Art von Kammermusik macht. Wir haben nämlich eine Art von Streichquartettklang vor uns, der so aber niemals vom Streichquartett produziert werden könnte, weil anfangs die Bratsche mit ihrem G dann viel zu tief läge. Später hören wir dann in den anderen Stimmen so etwas wie Antworten auf den Anfangsauftakt. So könnte man von utopischem Quartettsatz reden, wobei, wie auch bei der Bagatelle in B-Dur Opus 19, das Ganze sich zunächst langsam um eine Achse zu drehen scheint. Hier ist das tiefe G. Wenn die Melodie dann ihren ersten Höhepunkt erlebt, dann steigen die beiden Unterstimmen gerade ab und so entsteht im Innern des Satzes ein riesiger Hohlraum. Der A-Moll-Mittelteil ließe sich wirklich von einem Streichquartett produzieren. Wie der Reprisenbeginn im ersten Satz, so scheint mir hier die Rückkehr von A-Moll nach C-Dur der Höhepunkt der Arietta und der ersten drei Variationen zu sein. Der Klang öffnet sich hier plötzlich vom Streichquartettartigen zu reinen großen Akkorden, die wir instrumental im Grunde gar nicht mehr zuordnen können. Sind das eigentlich Klavierakkorde? Sind es Orgel- oder sind es orchestrale Akkorde? Dazu passt, dass an dieser Stelle der Verklärung die Akkorde völlig kunstlos erscheinen. Oben drei Klänge, unten Oktaven, wie sie jeder Harmonieschüler lernt und anwendet. Das sind wirklich jene kahlen Konventionen, wie sie Theodor Adorno formulierte und Thomas Mann im Dr. Faustus übernahm, wobei ganz und gar unerklärbar bleibt, warum die Arietta gerade hier und gerade so ihre äußerste Ausdrucksintensität erreicht. Der höchste Ausdruck wird hier getragen von für sich genommen ganz ausdruckslosen Akkorden, an denen merkwürdig wieder nur der riesige Innenraum bleibt, den sie umschließen. Ebenso rätselhaft bleibt die Wirkung der Melodie, deren einfache C-Dur-Bögen durch melodische Rücklaufsgestalten zwar vollkommen abgerundet sind, Der Glanz aber, das Licht und das stille Feuer in dieser Gestalt sind damit nicht erklärt. Es ist schon verschiedentlich bemerkt worden, dass die Variationen von Opus 111, die nun der Arietta folgen, zahlreiche Ähnlichkeiten zu den späteren Diabelli-Variationen aufweisen, an denen Beethoven nachweislich zur gleichen Zeit arbeitete. Sie beruhen letztlich auf dem Zufall ähnlicher Wendungen im Beethoven-Arietta-Thema und in Diabellis Walzer. Aber eins unterscheidet die beiden Variationsreihen doch grundsätzlich. Während die Veränderungen über den Diabelli-Walzer diesen beinahe vergessen lassen, als einen von manchen Hörern banal empfundenen Anlass, wollen die Variationen von Opus 111 im Gegenteil ihrem Thema dienen, es immer neu umkränzen, es gewissermaßen verherrlichen. Es gibt hier zunächst kein über das Thema hinaus, wie in den Diabelli-Variationen. Ähnlich übrigens wie in den Variationen des großen B-Dur-Trios Opus 97. Obwohl nun hier die ersten drei Variationen dem Thema folgen, artikulieren sie doch gleichzeitig etwas wie Sehnsucht nach diesem Ziel. Sie sind merkwürdigerweise kein Nicht-mehr des Themas, sondern mehr ein Noch-nicht, eine leidenschaftliche Erwartung. Gerade der Rhythmus des Auftaktes ist ja hier beherrschend. In der ersten Variation ist es, als werde die in jedem punktierten Achtel des Themas latent vorhandene schwebende Rhythmik befreit. Denn nun treten die drei Sechzehntel deutlich hervor, doch mit sanft drängenden Synkopen. Diese wirken jedes Mal als Antwort auf die Intervallrufe oben. Der große Augenblick der Rückkehr nach C-Dur wird deutlich artikuliert und in noch milder synkopischer Stauung vorbereitet. Da diese Variationen die Melodie keineswegs verfremden oder verbergen wollen, sondern im Gegenteil in Erwartung zu ihr hinstreben, ist sie immer klar zu erkennen. Die Veränderung bezieht sich vor allem auf den Rhythmus, eben drei Sechzehntel in der Gestalt Achtel mit Sechzehntel. Und dieser Rhythmus ist es, der nun auf seltsamste weiter meditiert wird, in rigoroser Konsequenz eine Art musikalische Arithmetik. Der Rhythmus nämlich wird einfach auf die Hälfte verkleinert, die Folge ist ruckartige Verstärkung der Intensität, die Fahrt zum Ziel des Themas, wenn man so sagen kann, von dem man doch eigentlich herkommt, wird plötzlich schneller. Nun hört man wirklich Streichquartettsatz mit regem polyphonen Leben in den einzelnen Stimmen, das immer nur zu einem geringen Teil, trotz den Wiederholungen, wirklich in seiner ganzen Vielgestaltigkeit erscheinen kann. Niemals kann einer alles spielen, was enthalten wäre, und jede Darstellung muss bedürftig bleiben. Die Synkopen drängen jetzt weit mehr, ganz besonders während des Übergangs von A-Moll nach C-Dur im zweiten Teil. Hier schlägt die Erwartung in leidenschaftliches Drängen um. Gleichzeitig ist indessen das Erwartete, die Melodie nämlich immer ganz deutlich gegenwärtig. Folge der gleichen Arithmetik in Variation 3 der Rhythmus wiederum auf die Hälfte seines Wertes geteilt wird, steigt die Energie abermals ruckartig an. Die Gegenkraft der Synkopen staut jetzt die losgelassenen Ströme des ursprünglichen, aber nun sehr rasch verlaufenden Rhythmus. Es entsteht die Figur einer vor Kraft fast explodierenden Mechanik, einer zitternden Balance, die jeden Augenblick bedroht scheint. Diese Balance zu bewahren, gehört denn auch zu den schweren Aufgaben des ganzen Werkes. Dazu meint nun der Klavierklang endlich sich selbst. Das heißt, er ist dicht und nicht mehr durchscheinend für Streichquartett oder anderes Instrumentarium. Stellenweise scheint die entfesselte und doch in Schach gehaltene Energie die harmonischen und melodischen Grundlagen des Themas zu bedrohen, doch taucht es immer wieder in unbeirrtem Kurs auf. Sehnsucht verliert auch hier nicht ihren Gegenstand aus dem Auge. Bis hierher reicht die Meditation des thematischen Auftaktrhythmus, des Teiles der Erwartung, kann man sagen, die zuletzt über alle Grenzen gehen möchte. Mit der vierten Variation beginnt dann eine neue Phase. Die Musik nimmt einen grundlegend anderen Charakter an, was man bereits grafisch deutlich erkennt. Die gezackten Rhythmen enden plötzlich. Stattdessen fließen seitenlang gleichmäßige 32. Es ist, als sei die Musik in einen anderen Aggregatzustand eingetreten. Tatsächlich scheint mir hier ein neuer Zeitzustand gegeben zu sein. Nämlich nicht mehr das erwartungsvoll sich steigernde Vorher, sondern ein völlig entspanntes Nachher. Nicht mehr Stauung, sondern Auslösung. So haben die über dem Tremolo links liegenden Synkopen der rechten Hand einen ganz neuen Ausdruck. Jede rollt vergleichsweise langsam wellenartig aus. Die nun beginnende, ganz gewaltlose Auflösung des Themas ist ebenfalls ein Kennzeichen des Nachher. Zunächst ist die Linie des Themas zwar noch ohne weiteres zu erkennen, aber doch bereits durch 16. Pausen unterbrochen. In der Wiederholung dieses Teils in der hohen Lage schreitet dieser Prozess der Entfernung vom Thema fort. Nun erscheint es schon durch die Höhe entrückt und dabei ungewiss flimmernd wie eine ferne Küstenlinie. Thank you. im zweiten Teil bemerken wir das gleiche klangliche Gegenüber. Zunächst tiefe Akkorde, die über dem Tremolo schweben, und dann hohes und helles Flimmern. Nach oben und nach unten sind nun alle Grenzen transparent. Es gibt keine feste Kontur mehr. Aber das Thema in seiner Gesamtgestalt bleibt immer noch vollständig erhalten. Jene Stelle des Übergangs von A-Moll nach C-Dur, die in den Variationen vorher jedes Mal in drängenden synkopischen Passionato unterstrichen wurde und die Spannung auf den höchsten Punkt trieb, ist nun von der Umgebung gar nicht mehr abgehoben und ganz entspannt. Der zweite Teil hieß ja im Thema: In der vierten Variation lautet die Stelle folgendermaßen. Man könnte meinen, sich hier bereits, wo wir schon wie auf dem Weg zur Sphärenmusik sind, in der äußersten Entfernung von der Gestalt des Themas zu sein. Indessen endet hier nur die erste Phase jenes Nachher. Und ganz unmerklich beginnt eine neue. Denn nun verlässt die Musik die Linie des Themas selbst, das bisher als Ganzes stets im Hintergrund gegenwärtig geblieben war. Die Variation zeichnet nun die ursprüngliche Melodie nicht mehr vollständig nach. Es geht gewissermaßen frei weiter. Zwar hören wir Bruchstücke aus dem ersten Teil des Themas, den variierten Schlussruf und unter dem Triller später auch den Auftakt, aber im dreifachen Triller auf der Dominante von Es-Dur versinken zuletzt alle festen Konturen der großen Melodie. Ich beginne mit dem Schluss der vierten Variation und dem unmerklichen Übergang in die Auflösung der thematischen Linie. Sind wir hier so weit vom ursprünglichen Thema entfernt, dass es ganz außer Sicht geriet? Oder wenn wir es zeitlich sagen, hat die Musik in diesem Augenblick das Thema halb vergessen, obwohl sie doch noch Variation ist? Jedenfalls scheint durch die in diesem Satz einmalige Modulation nach Es-Dur klanglich unterstrichen ein Punkt erreicht, an dem das Thema gleichsam in weitester Vergangenheit liegt. Und gerade hier bricht nun die Erinnerung umso stärker hervor. Ein Bruchstück des Themas erstrahlt je in unbeschreiblichem Glanz, in höchster Höhe erscheint der fünfte und sechste ursprüngliche Melodietakt mit dem fast sechs Oktaven tiefer liegenden Bass. Ein utopisch weiter Raumklang. Nun folgt rechts und links ein langer Nachhall jenes letzten Taktes aus dem ersten Melodieteil, mit dem dann auch das Ganze später schließen wird. Der Ruf verklingt allmählich, absteigend und sich immer schwächer wiederholend in dem riesigen Raum, von S-Dur über C-Moll nach As-Dur schweifend und dort endlich ersterbend. Wie das Drängende vorher in den ersten drei Variationen sich steigerte, so wird auch die Linie des Nachher in der vierten Variation denkbar weit verfolgt, bis sogar die Existenz der Themalinie selbst ungewiss geworden ist. Gerade in diesem Augenblick nun tritt die Arietta-Melodie unvariiert, unbezweifelbar gegenwärtig, wie nur am Anfang des Satzes aufs Neue hervor. Nun schwebt sie über wogender Begleitung, deren Einzeltöne und Figuren in ihrer Funktion untergehen, die Melodie emporzutragen. Plötzlich wieder die ganze Gestalt des Themas da. Es ist ganz, wenn auch ohne Wiederholungen, gegenwärtig. Untersuchen wir aber die Begleitung, die Atmosphäre, in der diese Melodie in dieser fünften Variation schwebt, genauer, differenzieren wir sie, so finden wir unter der Melodie rechts durchgehende 3/16-Bewegung, wie sie uns aus Variation 1 erinnerlich ist und dann auch Teile der vierten und fünften Variation beherrscht. Darunter, links, strömen die 32. Triolen von Variation 4. Oben die unversehrten Rhythmen des integrierten Themas. Darunter die zwei verschiedenen Bewegungsschichten. So fasst Variation 5 alles zusammen, ist ein Alles in allem, Summe des ganzen Satzes. Gegenwart, die das Vorher und das Nachher in sich aufhebt, reine Dauer. Thank you. diese Dauer will dann nicht enden. Als die Grenze, das Ende des ursprünglichen Themas erreicht ist, geht es wiederum frei weiter. Aber nun nicht mehr bruchstückhaft, sondern im Festhalten des Thema-Endes, also des zweiten Teils, in allen Höhen und Tiefen, bis zur äußersten Ekstase auf dem Nonenakkord. Dauer ist hier gemeint, die Klangströme führen ins Unbegrenzte, Musik muss enden und kann es hier doch nicht. Dieser Widerspruch ist nur zu schlichten, wenn wir uns vorstellen, dass die Musik sich in einer noch höheren Sphäre fortsetzt, wo wir sie nicht mehr hören. Der fehlende dritte Satz wäre nur dort möglich, aber eben nicht als Klang. Wie am Ende des ersten Satzes, in seiner vergleichsweise unteren Sphäre, die obere, des zweiten Satzes undeutlich vorgeahnt und verheißen wird, so erscheint am Ende des Adagios eine Ahnung der höchsten, nicht mehr erklingenden Region. Als Übergang, Verheißung dieser höchsten Sphäre kann die Coda angesehen werden. In ihr ist nur noch der erste Themateil gegenwärtig, der ein offeneres, noch weniger abgeschlossenes Ende hat als der zweite Teil. Und schon dadurch wird das Unabgeschlossene des Ganzen endgültig betont. Die Melodie schwebt nun über einem Tremolo und unter einem Triller, später auch darüber. Es gibt also nach oben und nach unten keine festen Grenzen mehr, wie schon in Variation 4 dort nacheinander angedeutet war. Die hohe Lage zeigt die Melodie als eine entschwebende. In der tieferen Region verhallt der letzte, dann unendlich ausdrucksvoll abgewandelte Ruf DGG oder CCISDGG, der wohl das Ende der Klanggestalt des Themas bedeutet, aber eben doch kein Abschluss ist. Das Ende des ersten Themateils war eine offene Gestalt, fragend, aber doch immerhin ein Tonikaschluss. Die Stimme senkt sich zwar, aber doch wird kein Punkt hinter das Ganze gesetzt. Kein eigentliches Frage, aber noch weniger ein Ausrufezeichen. Hier steigen nun wie Rauchwolken die Figuren der 32. noch bis zum höchsten C. An dieser Stelle wird abgebrochen und beinahe gewaltsam ein Ende gemacht. Eine Crescendo-Tonleiter von oben nach unten führt aber nicht etwa einen irgendeinem großen Werk angemessenen, feierlich konventionellen Schluss herbei. Der Klang selbst scheint nun seine Ohnmacht zu bekennen, hier überhaupt noch zusammenhängend zu reden. Nur noch kurze Signale werden gegeben, dann einige wie achtlos hingeworfene Akkorde, da es denn schon sein muss. Das eigentliche Ende des Stückes sollte wohl die Pause nach dem letzten, nur ein Achtel lang ausgehaltenen C-Dur-Akkord sein. Man denke, ein Achtel ohne Fermate, pianissimo, möglichst ausdruckslos, als Ende dieses Adagio-Satzes. Der Fragmentcharakter erscheint hier überdeutlich. Dass in Opus 111 eine Philosophie verborgen ist, ist kaum zweifelhaft. Es ist aber die Frage, ob man sie in Worte fassen soll. Die das verneinen, führen oft die Hilflosigkeit der Worte gegenüber der Musik an. Und die es doch mit den Worten versuchen wollen, sind gut beraten, wenn sie die Unzulänglichkeit ihres Werkzeugs erkennen. Nur können sie vielleicht hoffen, an den unfassbaren Kern eines solchen musikalischen Bekenntnisses ein wenig näher heranzukommen. Vielleicht das Wichtigste ist zu erkennen, dass der zweite Satz nicht die Folge des ersten ist, dass also der Prozess des Kampfes im ersten nicht seinen Sieg oder seine Lösung im zweiten Satz feiert. Das unmittelbare Empfinden des Hörers, dass im Adagio, molto semplice e cantabile, etwas ganz anderes, vorher nicht Erwartetes und Erstrebtes auf dem Plan ist, trifft das Richtige. Der Kampf im ersten Satz ist, trotz aller Hoffnungssignale, doch auswegslos und erzwingt den Adagio-Satz keineswegs. Vielmehr tritt dieser unabhängig, frei und souverän hervor. Er klingt neu und wie voraussetzungslos, trotz des unbestreitbaren Vorboten im ersten Satz. Man müsste den ersten Satz so spielen, als erwartete er mit Gewissheit nicht den zweiten. Und das Adagio so, als läge umgekehrt der erste Satz in fernster Vergangenheit, trotz der Anspielung im A-Moll-Mittelteil der Arietta, die ja nur wie ein vorüberziehender Schatten deren Gestalt streift. Beide Sätze dieser Sonate gehören wirklich zwei verschiedenen Regionen an. Der erste Satz ist Geschichte in der Zeit, mit ihren Aufschwüngen und ihren Ohnmachten, mit ihrer Hoffnung und Verzweiflung. Ein Bericht von fruchtlosem Kampf. Deswegen ist ihm auch die musikalische Form dramatischen Geschehens, die Sonate, durchaus angemessen. Es gibt in ihm ein klares Früher und Später und am Ende einen sich schwach erhellenden Hoffnungshorizont, ein C-Dur mit der Moll-Subdominante. Der C-Dur-Klang des zweiten Satzes ist dagegen ein ganz anderes, durch und durch leuchtendes C-Dur. Seine Region ist nicht die des geschichtlichen Nacheinanders, sondern der zeitlosen Dauer. Die Zeit ist zwar noch nicht aufgehoben, das vermöchte keine Musik darzustellen, aber wir befinden uns doch bereits im Vorhof dieser Aufhebung, wo Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit ineinander zu fließen beginnen. Die Arietta ist Gegenwart und bleibt es ständig. Die Variationen 1 bis 3, die doch danach kommen, drängen doch zu ihr hin, wie auf etwas Zukünftiges. Variation 4 mit ihrem Gefolge kommt dagegen von ihr her, lässt dann die Erinnerung an die Gestalt der Arietta mehr und mehr los, bereitet aber doch auf diese paradoxe Weise den Einsatz der fünften Variation vor. Hier wird die Gegenwart der gleichen Arietta überschwänglich bestätigt, indes sozusagen ihr zu Füßen Vergangenheit und Zukunft liegen, in ihr geborgen und aufgehoben sind. In der Coda ist das Tor offen, aber doch noch nicht durchschritten. Musik bekennt am Ende, dass sie nur im Weiterschreiten ins Unhörbare an ihr Ziel gelangen könnte. Musik ist Sehnsucht. Als endlich Angelangte müsste sie schweigen. Hören Sie jetzt den ganzen zweiten Satz der Klaviersonate Opus 111 von Beethoven. Es spielt Alfred Brendel in einer Aufnahme eines Konzerts der Schwetzinger Festspiele 1970.